Er schlug nach ihr. Da wurde ihr Gesicht sehr schmal und farblos, wie erstarrter Brei. Er hätte gern ihr Hirn gesehen. Das Licht blieb grell. Ein Hund lief draußen laut vorbei. Sie dachte nicht an Schuld und Schmerz und nicht an die Verzeihung, dachte keine Klage. Sie fühlte nur den Schlag vom nächsten Tage voraus. Und sie begriff auch diesen nicht.